Zum Tag der Sonne brachten das Internationale, das Asiatisch-Pazifische, das Afrikanische, das Amerikanische, das Europäische, das Arabische und das Ozeanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 die Internationale Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung Globe Kambodschas. Der Generalsekretär des Internationalen Anti-Imperialistischen Koordinationskomitees, der Exekutivleiter des Programms für Verbreitung der Umweltbildung und der Intendant des ecuadorianischen Fernsehsenders Le Andina 23 am 13. April dem Genossen Kim Jong-un Blumenkörbe dar.